I walk the streets and hug the walls. I see a canal and think waterfalls. And there are numbers, long distance numbers I could call. And there are faces, long distance faces I can't recall. Round here at all. I see the shops and I walk on by. My soup-stained vest, my critical eye. And given to choices, two clear choices, I take both. And there are secrets that I could tell, but I won't. No, I won't. Got a notebook and I got a light. My head is loose, my jacket's tight. A poet walks and the path is bright. And there are visions like a spell I can't break. Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch in der letzten Stunde von Destroyer, dann eine Band namens Mild High Club. Es gibt Brachialeres mit Les Bachelorettes aus Mexiko, Bob Moses sind dabei und die Missing Brazilians. Alles ja, zum größten Teil unbekannte Künstler, die aber einiges zu sagen haben. Eben gerade hörten wir Robert Foster, der ehemalige Kopf der Go-Betweens, hat endlich mit Songs to Play ein neues Solo-Album veröffentlicht. Ja, und eben gerade hörten wir ihn mit dem Song A Poet Walks, sein Songwriting eigentlich wie eh und je auf relativ hohem Niveau. Nach Robert Foster ein anderer Robert, und zwar Robert DeLong, ein elektronischer Musiker aus den USA, der gerade mit In The Cards sein zweites Album veröffentlicht hat. Hier hören wir mal rein in seinen Song Long Way Down. I found we can't get higher than we get on. Way Down. Robert DeLong hörten wir, der Song von seinem Album In the Cards. Wir bleiben elektronisch unterwegs mit Bob Moses, denn da verbergen sich Tom Howie und Jimmy Valance. Die haben eigentlich erst Anfang des Jahres eine Platte rausgebracht, All in All betitelt. Das war so eine Art Compilation von Songs, die sie schon hier und da rumliegen hatten und die auch mal veröffentlicht wurden als wahrscheinlich dann Maxi-Single, 12-Inch also. Jetzt gibt's mit Days Gone By das Debütalbum von Bob Moses und hier ihr Song Like It or Not. Thank you. Like It or Not. Das waren Bob Moses, der Song vom Album Days Gone By. Und ich frage mich, Like It or Not, was eigentlich die unterschiedlichen Fraktionen dazu sagen. Ich meine, die Band ist irgendwie so im Spannungsfeld zwischen Songs, durch den Gesang, den sie dabei haben, aber auch irgendwie natürlich dem Club-Sound. Und ich frage mich, was die Clubgänger zu solchen Sachen sagen. Wahrscheinlich viel zu seicht und zu langweilig. Und ich glaube, auch die Songwriting-Freunde kommen hier nicht wirklich auf ihre Kosten. Also ein bisschen zwischen den Stühlen, was Bob Moses hier auf ihrem Debütalbum abliefern. Und bin gespannt, ob sie damit Erfolg haben werden. Die beiden kommen eigentlich aus Kanada, sind aber seit einiger Zeit in Berlin ansässig. Klar, wo auch sonst, wenn man Musik macht, in die hippe Hauptstadt ziehen, ist doch ganz klar. Hier nochmal Bob Moses mit ihrem Song Talk. What's wrong or right for me if we want Moses hörten wir mit der Talk, der Song von ihrem Album Days Gone By. Wir machen weiter mit Musik aus den 80ern und zwar mit den Missing Brazilians vom Album Warzone. Hier ihr Song Igloo In. We'll be right back. Das waren die Missing Brazilians mit ihrem Song Igloo In. Ja, Musik aus den 80ern, wenn man so Dub-Sounds hört aus den 80ern und die noch sehr experimentell sind, da kann man sich denken, wer dahinter steckt. Klar, das war Adrian Sherwood, Betreiber des legendären On You Sound Labels und ja, Dub-Pionier aus England. Dieses Album damals aufgenommen worden mit zum Beispiel Any Anxiety oder auch Leuten, die bei African Head Charge oder auch bei Dub Syndicate mitmischten. Und die Platte wurde gerade eben frisch wieder veröffentlicht. Warum? Ja, ganz einfach, weil das renommierte New Yorker Label DFA Records sagte hier Warzone, das Album von damals The Missing Brazilians sei einfach die Platte schlechthin gewesen, die sie beeinflusst hat hier und da und klar, dadurch wird das Ganze wieder veröffentlicht und zu Recht auch anderen Leuten, die es damals nicht bekommen haben, wie mir zum Beispiel, nochmal die Chance gegeben, da reinzuhören. Ich finde die Platte schon anstrengend, aber auch spannend gemacht, muss ich sagen. Hier ein weiterer Song von The Missing Brazilians mit Gentle Killers.

war. Aber dann follow the lines to the letter on her deathbed. She said, I hope you get better. Oh, forces from above. I climbed high the cathedral steps. It was getting on. The evening progresses like a song into the heavens. Into the heavens. Into the heavens. Into the heavens. Into the natürlich immer noch den Sunday Service und gerade eben. Das waren Destroyer. Destroyer, die Band um Dan Bajar. Er kommt aus Vancouver, haben eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Poison Season. Und das ist hier Album der Woche beim Sunday Service. Eben gerade gab es Forces from Above zu hören. Und der Grundton war hier schon ganz gut rauszuhören. Es gab viel Bläser-Einsätze hier und dort, aber es gab vor allen Dingen noch mehr Streicher. Und die Platte ist vor allen Dingen vom Arrangement her ganz, ganz hervorragend. Die Songs machen nicht mehr diesen alten Indie-Lo-Fi-Folk, den Destroyer früher mal gemacht haben, vielleicht, sondern die Platte klingt eigentlich eher fast schon britisch, ein bisschen, naja, 80er Jahre, weiß ich jetzt nicht sagen, aber schon hier und da Bands wie Etzek Kemmer oder auch Orange Juice, die dort rauszuhören sind, wenn man ganz, ganz, ganz genau hinhört. Und ja, die Platte wirklich, ich muss wirklich sagen, Hut ab. Das letzte Album Kaputt von Destroyer fand ich ein bisschen langweilig, vielleicht auch, weil ich nicht genau genug hingehört habe, keine Ahnung, aber dieses Werk hier. Ein Meisterwerk. Hier nochmal Destroyer mit ihrem Song Hell. I'll take my chances on the road. On the inside, I'm an ocean. Like a wheel set into motion into the storm. I'll take my chances. Da-da-da. I'll take my chances on the road. On the inside, I'm an ocean, like a wheel set into motion into the storm. I'm coming home, I'm coming home. Every murderer voted out of office is sold down the river. Every time I try to look into your eyes, an angel flies by. Baby, it's dumb, look what I've become, scum. A relic, a satellite. I was born bright, now I'm dark as a well. A kite washed up on the shoreline, and it's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here, it's hell. It's hell down here. Destroyer hörten wir mit dem Song Hell und das klang doch wahrhaft nach diesem sophisticated Pop, den man von Bands wie, ich weiß nicht, Prefab Sprout kennt oder auch ein bisschen Blow Monkeys kann man hier raushören beim Noise Album von Destroyer, also eine große Reise nach England, vor allen Dingen in die 80er Jahre musikalisch auf die neuesten Alben Poison Season. Die Platte ist sehr lang, es sind locker mal 13 Songs drauf und die sind alle auch nicht unbedingt sehr kurz. Man hat wirklich einen ganzen Abend was davon, wenn man diese Platte auflegt und zwei, dreimal sich anhört und immer mehr kleine Kleinigkeiten entdeckt. Sagt man das so? Kleine Kleinigkeiten kann man machen. Ne? Bei den einzelnen Songs, beim wiederholten Hören und hier ein bisschen klassisches Gezupfe, dort ein bisschen populäres Gitarrengeschrammel. Alles wirklich nett gemacht. Destroyer mit dem Album Poison Season, hier Album der Woche beim Sunday Service. Hier gibt es nochmal The River von eben diesem Werk. She despises the direction the city's been going in. She rises above it all, 'cause after all, someone's gotta go free and someone's gotta fall of the river. Escape from New York, escape from LA, take it from me, leave London. You study your braille, you listen to the hail outside. A comedy of souls, a plot thick with holes, in a windowless room on the outskirts of town, overlooking the river. Yeah. shivers for reasons unknown in the wind. I'm over before I begin, he says. I'm over before I begin to go, he says. Das war der Song The River von Destroyer vom Album Poison Season, Album der Woche hier beim Sunday Service dazu. Wie gewohnt auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de. Da gibt es auch die Playlist zum Nachlesen, Konzerttipps, Plattenkritiken und so weiter und so fort. sundayservice.de. Ja, als nächstes etwas lautere Musik mit Les Bacharettes vom Album A Raw Youth. Hören wir hier ihren Song They Fuck You Over. They fuck you when you sleep, they fuck you when you want to wake up. They're always looking for a way to fuck you over. Fuck You Over, das waren Les Bacharettes. Das Trio kommt aus Mexiko. Um die Frontfrau Terry Gender Bender hat hier mit A Raw Youth ihre dritte Platte veröffentlicht. Und das Ganze wurde produziert, wie auch schon vorherige Werke, von Omar Rodriguez Lopez. Den kennt man ja von At The Drive-In und anderen Projekten. Und Gäste dabei waren, haltet euch fest, Iggy Pop bei einem Song dabei an den Vocals und John Frusciante bei einem Song an der Gitarre. So viel zum Name-Dropping. Ich glaube, die Musik ist spannender als die Gäste in diesem Fall. Hier nochmal Les Bacharettes mit The Hitchhiker. Please. klingt ein bisschen hochgepitcht von der Stimme her, aber auch ziemlich gut das Ganze. Das waren Les Bachelorettes mit ihrem Song The Hitchhiker vom Album A Raw Youth. Und das war auch der Sunday Service für heute. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuhören. Zum Schluss gibt es einen Song von einer Band aus L.A. kommen sie inzwischen. Mild High Club heißen sie vom Album Timeline. Hier ihr Song Window Pane.